Am 15. und 16. Juni fand in Ulaanbaatar, der Mongolei, der vierte Ulaanbaatar-Dialog über die Sicherheit in Nordostasien statt, dessen gemeinsamer Veranstalter das mongolische Ministerium für Auswärtige Beziehungen und das mongolische Strategische Institut waren. Daran waren beteiligt die Delegation des USA-Instituts beim DFIAK-Außenministerium, die Delegationen der Politikforschungsinstitutionen aus verschiedenen Ländern wie Russland, China, der Mongolei, den USA und Japan und die Vertreter der internationalen Organisationen. Im Dialog wurden die Wege zur Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit und Wirtschaftszusammenarbeit in Nordostasien beraten. Die Delegation des USA-Instituts beim DFIAK-Außenministerium entlarvte den reaktionären Charakter und die Ungerechtigkeit der feindseligen DFIAK-Politik der USA und bekräftigte den prinzipienfesten Standpunkt der DFIAK, gegen die Gewalt und Willkür der USA standhaft vorzugehen, aus eigener Kraft den Frieden und die Sicherheit des Staates zu verteidigen und auf allen Arten, die die USA wollen, willig zu reagieren.